bin bereit. Ich bin bereit für Möglichkeiten, ein neuer Pfad, ein weites Sein. Die Zukunft flüstert leise Worte, trägt mich fort zu fernen Orten. Die Welt verwebt sich ohne Grenzen. Träume weiter, lass mich lenken. Ich bin bereit, ich bleibe neugierig, der Himmel weit. Die Wege sind für mich, jedes Licht zeigt einen Plan. Die Zeit beginnt, sie hält nicht an. Ich bin bereit für neue Zeiten, lass Gedanken weiter gleiten. Schritt für Schritt das Chaos flieht, Ordnungsbilder, die man sieht. Alles wächst in seiner Bahn, doch jeder Traum. Verstehen, doch kleine Wunder bleiben stehen. Ich bin bereit, ich bleibe neugierig, der Himmel weit. Die Wege sind für mich, jedes Licht zeigt einen Plan. Die Zeit beginnt, sich halt nicht an. Ich bin bereit für Möglichkeiten, ein neuer Pfad, ein weites Sein. Die Zukunft flüstert leise Worte, trägt mich fort zu fernen Orten. Welt verwebt sich ohne Grenzen, Träume weite, lass mich lenken. Ich bin bereit, ich bleibe neugierig. Der Himmel weit, die Wege sind für mich. Jedes Licht zeigt einen Plan. Die Zeit beginnt, sich halt nicht an. Die Zeit beginnt, sich halt nicht an. Die Zeit beginnt, sich halt nicht an. Ich bin bereit. Ich bin bereit für neue Zeiten. Lass Gedanken weiter gleiten, Schritt für Schritt. Wir sehen nur, was wir verstehen, doch kleine Wunder bleiben stehen.